und als er diese Worte sprach, taumelte er hin und her und musste sich mit der einen Hand gegen die Wand stützen. »Sind Sie verwundet?« schrie ich. »Rum«, sagte er noch einmal. »Ich muss fort von hier, rum, rum!« Ich lief schnell, welchen zu holen, aber ich war von allen diesen Vorgängen ganz verstört und zerbrach ein Glas und konnte den Zapf nicht richtig aufdrehen. Und während ich mir noch damit zu tun machte, hörte ich im Schenkzimmer einen schweren Fall. Und als ich hineinrannte, sah ich den Captain, solang er war, auf dem Fußboden liegen. In demselben Augenblick kam meine Mutter, die das Geschrei und der Lärm des Kampfes aufgeschreckt hatten, die Treppe heruntergelaufen, um mir zu helfen. Mit vereinten Kräften hoben wir ihm den Kopf hoch. Er atmete sehr schwer und laut, aber seine Augen waren geschlossen und sein Gesicht war so blaurot, dass es schrecklich anzusehen war. »Herrje, Herrjemine«, schrie meine Mutter, »was für eine Schande für unser Haus, und auch dein armer Vater liegt krank zu Bett.« Wir hatten keine Ahnung, auf welche Weise wir dem Captain helfen könnten. Wir dachten, er wäre in dem Gefecht mit dem Fremden tödlich verwundet worden. Ich brachte allerdings den Rum und versuchte, ihm etwas davon einzuflößen. Aber seine Zähne waren dicht geschlossen und seine Kinnbacken waren so hart wie Eisen. Wir fühlten uns ganz glücklich und erleichtert, als plötzlich die Tür aufging und Dr. Livesey eintrat, der seinen Besuch bei meinem Vater machen wollte. »Oh, Herr Doktor«, riefen wir, »was sollen wir tun? Wo ist er verwundet?« »Verwundet? Papalapap«, sagte der Doktor. »Der ist nicht mehr verwundet als ihr oder ich. Der Mann hat einen Schlaganfall gehabt, wie ich es ihm vorhergesagt habe.« »Nun, Frau Hawkins, laufen Sie mal schnell nach oben zu Ihrem Mann, aber sagen Sie ihm, wenn irgend möglich, kein Wort von der Geschichte. Ich muss ja leider mein Bestes tun, dieses Kerls in jeder Beziehung wertloses Leben zu retten, und Jim wird so gut sein, mir eine Schüssel zu holen.« Als ich mit der Schüssel zurückkam, hatte der Doktor schon dem Captain den Ärmel hochgestreift und seinen dicken, muskelkräftigen Arm entblößt, der an mehreren Stellen tätowiert war. »Gut Glück, schöner Wind, Billy Bones sein Liebchen.« Diese Inschriften waren sauber und deutlich auf dem Unterarm angebracht. Auf dem Oberarm aber, in der Nähe der Schulter, war ein Bild von einem Galgen, an dem ein Mensch hing. Sehr hübsch und witzig ausgeführt, wie mir dünkte. »Prophetisch«, sagte der Doktor und tippte auf das Bild. »Und nun, Meister Billy Bones, wenn das euer Name ist, wollen wir uns mal die Farbe eures Blutes ansehen.« »Jim«, sagte er, »hast du Angst vor Blut?« »Nein, Herr Doktor.« »Na, dann halte mal die Schüssel.« Und mit diesen Worten nahm der Doktor seine Lanzette und öffnete eine Ader. Eine große Menge Blut wurde abgezapft, bevor der Captain die Augen aufschlug und mit einem blöden Blick um sich sah. Zuerst erkannte er den Doktor und runzelte die Stirn, dann fiel sein Blick auf mich und er sah erleichtert aus. Plötzlich aber wechselte er die Farbe, versuchte sich aufzurichten und rief, »Wo ist der schwarze Hund?« »Hier ist kein schwarzer Hund«, sagte der Doktor, »außer dem, der euch im Nacken sitzt. Ihr habt zu viel Rum getrunken. Jetzt habt ihr einen Schlaganfall gehabt, genau wie ich's euch vorhergesagt habe. Ich habe euch aber sehr gegen meinen eigenen Willen noch einmal mit dem Kopfe voran aus dem Grabe herausgezogen.« »Nun, Herr Bones.« »So heiß ich nicht«, unterbrach der Captain den Doktor. »Ist mir wurscht«, antwortete der. »Ein alter Seeräuber, den ich kenne, heißt so, und ich nenne euch so der Kürze wegen, und was ich euch zu sagen habe, ist dies. Ein Glas Rum wird euch nicht umschmeißen. Aber wenn ihr eins trinkt, so werdet ihr noch eins nehmen und wieder eins. Und ich setze meine Perücke zum Pfande. Wenn ihr das Rumtrinken nicht ganz und gar aufgebt, so sterbt ihr. Versteht ihr dies? Sterbt und geht dahin, wo ihr hingehört, wie der Mann in der Bibel.« »Na, jetzt versucht mal aufzustehen. Ich will euch zu Bett bringen.« Mit großer Mühe gelang es uns beiden, dem Doktor und mir, den Captain die Treppe hinaufzubringen und ihn auf sein Bett zu legen, wo ihm sofort der Kopf auf das Kissen sank, als ob er beinahe ohnmächtig wäre. »Also denkt daran«, sagte der Doktor. »Ich wasche meine Hände in Unschuld. Das Wort Rum bedeutet für euch den Tod.« Und damit ging er hinaus, um nach meinem Vater zu sehen. Er fasste mich am Arm und nahm mich mit hinaus, und sobald er die Tür geschlossen hatte, sagte er zu mir, »Das hat nichts zu bedeuten. Ich habe ihm genug Blut abgezapft, um ihn für eine Weile ruhig zu halten. Er sollte eine Woche im Bett liegen bleiben. Das ist das Beste für ihn und für euch. Aber wenn er noch einen Schlaganfall kriegt, dann ist's aus mit ihm.«